aufnehmen. Telekom Fernsprecher Potsdamer Straße 1. An Radio Apuren. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören ein kalter Winterwind, ein rauchender Mitbürger, zwei die Straße überquerende ältere Mitbürger mit Schirm unaufgespannt und zwei Intellektuelle noch über die eben gesehenen Filme schwatzenden Männer, die sich gerade entfernen mit roter Tasche und dem Aufdruck CCCP. Ansonsten außer zahlreichen Weihnachtsbäumen keine besonderen Vorkommnisse, ahoi.